Erster am 24. Tag des Monats versammelten sich die Israeliten. Sie fasteten und trugen einfache Kleider. Sie streuten Erde auf ihre Köpfe. Zweiter, die Nachkommen Israels trennten sich von allen Ausländern. Sie bekannten ihre eigenen Sünden. Sie bekannten auch die Sünden ihrer Väter. Dritter, danach standen sie auf. Man las ein Viertel des Tages aus dem Gesetzbuch Gottes vor. Ein weiteres Viertel des Tages bekannten sie ihre Sünden. Sie fielen vor Gott auf die Knie. Vierter, auf einem hohen Platz standen die Leviten Jesua, Bani, Kadmiel, Sebania, Buni, Serepja, Bani und Chenani. Sie riefen laut zu ihrem Gott. Fünfter, die Leviten Jesua, Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serepja, Hodia, Sebania, Petaja sagten, lobt Gott, euren Gott, für immer. Man soll deinen großen und wunderbaren Namen loben. Sechster, Esra sagte, du, Gott, bist der Einzige. Du hast den Himmel gemacht. Du hast die Erde und alles darauf gemacht. Du hast das Meer und alles darin gemacht. Du gibst allem Leben. Die Sterne am Himmel beugen sich vor dir. Siebter, du bist Gott. Du hast Abram ausgewählt. Du hast ihn aus Ur in Chaldäa weggeführt. Du hast ihm den Namen Abraham gegeben. Achter, du sahst, dass Abraham dir treu war. Darum hast du ihm versprochen, ich gebe seinen Nachkommen das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Jebusiter und Girgasiter. Du hast dein Versprechen gehalten, denn du bist gerecht. Neunter, du sahst das Leid unserer Väter in Ägypten. Du hörtest ihre Hilferufe am Schilfmeer. Zehnter, du hast Wunder getan am Pharao und an seinen Dienern. Du hast Wunder getan an allen Menschen in seinem Land. Du sahst, dass sie schlecht zu den Israeliten waren. So wurde dein Name bis heute groß. Elfter, du hast das Meer vor ihnen geteilt. Sie gingen auf trockenem Boden durch das Meer. Aber ihre Verfolger hast du wie Steine in das tiefe Wasser geworfen. Zwölfter, am Tag hast du sie mit einer Wolke geführt. In der Nacht hast du sie mit Feuer geführt. So hast du ihnen den Weg gezeigt, den sie gehen sollten. Dreizehnter, du kamst auf den Berg Sinai herab. Du sprachst mit ihnen vom Himmel. Du gabst ihnen gerechte Regeln und gute Gesetze. Vierzehnter, du hast ihnen den heiligen Sabbat bekannt gemacht. Du hast ihnen Gebote und Gesetze durch deinen Diener Mose gegeben. Fünfzehnter, du gabst ihnen Brot vom Himmel, als sie hungrig waren. Du ließest Wasser aus dem Felsen kommen, als sie Durst hatten. Du befahlst ihnen, in das Land zu gehen. Du hattest ihnen das Land mit einem Eid versprochen. Sechzehnter, aber unsere Väter wurden stolz und stur. Sie hörten nicht auf deine Gebote. Siebzehnter, sie wollten nicht gehorchen. Sie dachten nicht an deine Wunder, die du getan hattest. Sie waren stur und wählten einen Führer. Sie wollten zurück in die Sklaverei nach Ägypten. Aber du bist ein Gott, der gern verzeiht. Du bist gnädig und barmherzig, geduldig und sehr gut. Du hast sie nicht verlassen. Achtzehnter, sie machten sich sogar ein Götzenbild eines Kalbes. Sie sagten, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Sie sagten schlimme Dinge. Neunzehnter, aber du hast sie in deiner großen Barmherzigkeit in der Wüste nicht verlassen. Die Wolke blieb am Tag bei ihnen, um sie zu führen. Das Feuer blieb in der Nacht bei ihnen, um ihnen den Weg zu zeigen. Zwanzigster, du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu lehren. Du hast ihnen immer Manna zu essen gegeben. Du gabst ihnen Wasser für ihren Durst. Einundzwanzigster, du hast 40 Jahre in der Wüste für sie gesorgt. Ihnen fehlte nichts. Ihre Kleider wurden nicht kaputt. Ihre Füße wurden nicht dick. 22. Du gabst ihnen Königreiche und Völker zu erobern. Du hast das Land in Teile geteilt. Sie besetzten das Land Sihons und das Land des Königs von Hesbon. Sie besetzten auch das Land Ochs, des Königs von Basan. 23. Du machtest ihre Kinder so viele wie die Sterne am Himmel. Du brachtest sie in das Land. Sie sollten es besitzen, wie du es ihren Vätern versprochen hattest. 24. Die Söhne kamen und besetzten das Land. Du gabst ihnen die Bewohner des Landes, die Kanaaniter. Du gabst ihnen die Könige und die Menschen des Landes. Sie konnten mit ihnen tun, was sie wollten. 25. Sie eroberten Städte mit Mauern und fruchtbares Land. Sie besetzten Häuser voller guter Dinge. Sie fanden gegrabene Brunnen, Weinberge, Ölgärten und viele Obstbäume. Sie aßen und wurden satt und stark. Sie lebten gut von deinem großen Segen. 26. Aber sie wurden stur und lehnten sich gegen dich auf. Sie ignorierten dein Gesetz. Sie töteten deine Propheten, die sie warnten. Die Propheten wollten sie zu dir zurückbringen. Sie sagten schlimme Dinge. 27. Da gabst du sie in die Hand ihrer Feinde. Die Feinde quälten sie sehr. Wenn sie Probleme hatten, riefen sie zu dir. Du hörtest sie vom Himmel. Du gabst ihnen Helfer in deiner großen Barmherzigkeit. Diese Helfer befreiten sie von ihren Feinden. 28. Sobald sie Frieden hatten, taten sie wieder Böses vor dir. So musstest du sie wieder in die Hand ihrer Feinde geben. Die Feinde regierten über sie. Dann riefen sie wieder zu dir. Du hörtest sie vom Himmel. Du hast sie viele Male in deiner großen Barmherzigkeit gerettet. 29. Du warntest sie, um sie zu deinem Gesetz zurückzubringen. Aber sie waren stolz und hörten nicht auf deine Gebote. Sie brachen deine Regeln, die zum Leben führen. Sie wandten sich stur von dir ab. Sie waren stur und gehorchten nicht. 30. Du warst viele Jahre geduldig mit ihnen. Du warntest sie durch deinen Geist und deine Propheten. Aber sie hörten nicht. Da gabst du sie in die Hand der Menschen aus anderen Ländern. 31. Aber in deiner großen Barmherzigkeit hast du sie nicht ganz vernichtet. Du hast sie nicht völlig verlassen. Denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. 32. Und nun, unser Gott, du großer, mächtiger und ehrfurchtgebietender Gott. Du hältst dein Versprechen. Sieh unser Leid nicht als klein an. Es hat unsere Könige, Anführer, Priester, Propheten, Väter und dein ganzes Volk getroffen. Das ist so seit den Königen von Assyrien bis heute. 33. Du bist gerecht bei allem, was uns passiert ist. Denn du warst treu. Aber wir haben gesündigt. 34. Unsere Könige, Anführer, Priester und Väter haben dein Gesetz nicht befolgt. Sie haben nicht auf deine Gebote gehört. Sie haben auch nicht auf deine Warnungen gehört. 35. Sie lebten in ihrem eigenen Land. Sie hatten viel Segen, den du ihnen gabst. Sie lebten in dem großen und fruchtbaren Land, das du ihnen gabst. Aber sie dienten dir nicht. Sie beendeten ihre schlechten Taten nicht. 36. Sie, wir sind jetzt Diener. Wir sind Diener in dem Land, das du unseren Vätern gabst. Sie sollten seine Früchte und seinen Segen genießen. 37. Das Land gibt seinen vielen Ertrag den Königen. Du hast sie wegen unserer Sünden über uns gesetzt. Sie machen mit uns und unserem Vieh, was sie wollen. So sind wir in großer Not.